Der neue Präsident war noch keine 2 Wochen im Amt, dadurch brach Newsweek die allgemeine Euphorie nach der Amtseinführung und titelte zum Thema Afghanistan Obamas Vietnam. Anders als im Fall Irak hat sich Barack Obama diesen Krieg in der Tat zu eigen gemacht. Er muss klug geführt werden, hatte er im Wahlkampf empfohlen. Ein Ende des Kriegs oder wenigstens eine überzeugende Exit-Strategie ist aber weit und breit nicht in Sicht. Während eines Air Force One-Flugs gab der Präsident der New York Times ein Interview. Auf die Frage, ob der Krieg zurzeit gewonnen werde, sagte Obama schonungslos: Nein, die Lage hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Wir sehen vor allem im Süden Angriffe, wie wir sie bisher nicht kannten. Die Afghanistan-Gesamtstrategie steht zurzeit auf dem Prüfstand in Washington, doch schon in den ersten Amtswochen sind Entscheidungen gefallen. Mit Richard Holbrooke, dem erfolgreichen Bosnien-Vermittler, wurde ein erstklassiger Mann zum Sondergesandten ernannt. Mit zusätzlichen 17.000 Soldaten soll das US-Kontingent massiv verstärkt werden. Jetzt deutete Obama im Interview die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit moderaten Taliban an. Vage noch zog der Präsident eine vorsichtige Parallele zur amerikanischen Kooperation mit Sunniten im Irak. Dort sind wir auf Leute zugegangen, die eindeutig islamisch-fundamentalistisch ausgerichtet waren, so Obama wörtlich. Für General Petraeus Teil der jüngsten Erfolge im Irak. Der Präsident warnte gleichzeitig, in Afghanistan sei die Lage vor allem wegen der Stammesstrukturen aber komplizierter. Und noch sind viele Fragen offen. Wer sind diese angeblich moderaten Taliban? Sind einzelne Stammesfürsten kalkulierbar? Wie kann man sie locken? Doch allein die Erwähnung eines Dialogs unterstreicht die neuen Möglichkeiten in Washington. Eine Zusammenarbeit mit den Taliban galt unter Präsident George Bush als undenkbar. Barack Obama will darüber hinaus den Blick weiten auf Pakistan. Richard Holbrooke ist nicht umsonst Gesandter für Afghanistan und Pakistan. Obama gegenüber der New York Times: At the heart of a new Afghanistan policy is going to be a smarter Pakistan policy. Eine neue Afghanistan-Politik bedeutet im Kern eine klügere Pakistan-Politik. Interessant in diesem Zusammenhang, Islamabad hat sein Experiment einer Kooperation mit den Taliban bereits hinter sich. Der Preis für einen Waffenstillstand im Swat-Tal, die dortige Einführung der Scharia, des islamischen Rechts, durch die Taliban. Pakistans Ansicht zufolge keineswegs eine Kapitulation. Doch international hagelte es Kritik. Einen Königsweg zwischen Kampf und Diplomatie gibt es in Afghanistan offenbar nicht. Lee Hamilton, zusammen mit dem ehemaligen Außenminister James Baker, einst Leiter der Irak-Studiengruppe, warnte denn auch gegenüber PBS vor allzu großem Ehrgeiz. Afghanistan has been like it is for 1,000 years. It'll continue to be like it is for 1,000 years. Afghanistan hat sich in den letzten 1,000 Jahren nicht verändert und wird dies auch in Zukunft nicht tun, so Hamilton. Doch für Barack Obama ist dies kein Trost. Er sucht nach möglichst vielen Stellschrauben in diesem unübersichtlichen Konflikt. Auch deshalb die amerikanische Idee einer internationalen Afghanistan-Konferenz und, wenn es dazu kommt, einer Einladung an Teheran, daran teilzunehmen.